Die britischen Zeitungen beleuchten heute vor allem ein Thema. In Großbritannien leben jetzt erstmals über 8 Millionen Migranten, die nicht auf der Insel geboren sind. Erstaunt bis anerkennend nimmt man hier zwar zur Kenntnis, dass Deutschland in diesem Jahr wohl 800.000 Flüchtlinge aufnehmen wird, aber die fremdenfeindlichen Anschläge und Krawalle spielen eher am Rand eine Rolle. Das konservative Boulevardblatt Daily Mail spricht lediglich von betrunkenen Neonazis und präsentiert ausführliche Fotos von brennenden Asylbewerberheimen. Nur am Rand wird in den Zeitungen festgehalten, dass auch Familien mit Kindern an ausländerfeindlichen Demonstrationen teilnehmen. Der linksliberale Guardian meldet besorgt, die Angriffe auf Flüchtlinge in Deutschland hätten sich gegenüber 2014 mindestens verdoppelt. Der Guardian hebt auch hervor, dass die meisten Übergriffe in Ostdeutschland stattfinden. Das werfe einen Schatten auf den bevorstehenden 25. Jahrestag der Wiedervereinigung. Die Times verweist darauf, die meisten Deutschen seien der Meinung, ihr Land sei reich genug, so viele Flüchtlinge aufzunehmen. Überall meldeten sich Freiwillige, um den Flüchtlingen zu helfen. Die Times glaubt, Deutschland wolle wohl insgeheim eine historische Schuld abtragen.